Einleitung. Well, I feel good for one reason in particular. Also ich fühle mich schon wohl, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. I feel like I'm stepping into something that God has prepared this morning. Weil ich habe so das Gefühl, dass ich da jetzt in eine Sache eintrete, die Gott heute in der Früh schon vorbereitet Everything hat. I've heard already in the music and in the words spoken. Alles, was ich bis jetzt schon gehört habe bei der Musik und auch bei dem, was gesprochen wurde, zeigt mir, dass der Heilige Geist heute ein Thema ausgewählt hat und mit dem wir uns alle gemeinsam beschäftigen können. Well, I say just good morning for me personally. Also ich sage nochmal persönlich guten Morgen. Pastor Rob will be returning this evening. He'll be at this evening's service if you want to come back again. So Pastor Rob wird heute am Abend da sein. Wenn ihr zurückkommen wollt, er wird am Abend predigen. And I wanted to repeat just a little bit about what he said in the past few weeks and then add a little something today. Ich möchte eigentlich das wiederholen, was in den letzten Wochen von Pastor Rob gesagt wurde, und möchte dem auch etwas hinzufügen. What I've been hearing in the past few weeks, was ich in den letzten Wochen hörte, is that Pastor Rob has helped us first of all to discern what are the true promises of God. Ist vor allem, dass Pastor Rob uns geholfen hat, zu unterscheiden, welches die wirklichen Verheißungen Gottes sind. There are some things that we think are the promises of God, right? And we're trusting in them, but they're not promises. It ends up in discontentment, Pastor Rob has been saying. Es gibt ja Verheißungen oder es gibt ja Aussagen, von denen wir glauben, dass es Verheißungen sind, aber sie sind es wirklich in Wirklichkeit nicht. Und dann, wenn wir darauf vertrauen, dann haben wir eigentlich eine Unzufriedenheit. But then he says, there are some true, real promises of God. Aber dann sagt er und heißt es, es gibt einige wahre Verheißungen Gottes. When we can identify those, und wenn wir die identifizieren können, discern which ones those are, und unterscheiden lernen, welche es sind, Pastor Rob was saying, then those we got to hold on to. Dann sagt Pastor Rob, dann sollen wir uns an diesen festhalten. That's when we take a tenacious faith. Das heißt es dann, einen hartnäckigen Glauben zu entwickeln. The pit bull faith, he was saying. Diesen Glauben, der wie ein Pitbull-Terrier zupackt. And we just grab on and we never let go. Und wir halten uns daran fest und lassen das nicht mehr los. And I want to pick out one of those today. Ich möchte eine dieser Verheißungen heute ergreifen. Taking that general thought, diesen allgemeinen Gedanken hernehmend, bringing it into a specific area. Und dann in einen gewissen Bereich anwenden. And then I've got two kind of goals in mind for myself and for you this morning. Und dann habe ich zwei Ziele jetzt in den Gedanken für euch und für mich heute. I want us to be motivated and inspired to hold on to one of those promises that God has given us. Ich möchte, dass wir motiviert werden und auch inspiriert werden, uns an diesen Verheißungen Gottes festzuhalten. And then something else that you're not really supposed to do. Und dann noch etwas, das ihr eigentlich nicht tun sollt. You shouldn't set goals that other people are responsible for, right? That's one of the rules of goal setting. You don't set a also, goal. Man erwählt sich keine Ziele, für die andere verantwortlich sind. Das ist etwas, was prinzipiell because wichtig you might ist. End up frustrated, weil ihr sonst vielleicht frustriert werdet. That they don't do it. Weil sie es ja dann and nicht then you tun. Don't meet your goal. Und dann, ja. Then you don't meet your goal. Und dann trefft ihr euer but Ziel I'm nicht. Be unconventional this morning. I'm going to try that anyway. Aber ich werde etwas unkonventionell vorgehen heute und werde das dennoch versuchen. Because I just feel like God really laid it on my heart to set this goal for all of us. Weil ich habe das so im Herzen gefühlt, dass Gott das wirklich für uns alle jetzt that as als a result of this erklärt hat. Message, und als Ergebnis dieser Botschaft tonight, you just take 5 minutes, dass ihr heute Abend euch 5 Minuten Zeit nehmt, do something specific that I'm going to talk about. Und etwas ganz Besonderes macht, worüber ich jetzt and sprechen möchte. Tomorrow morning, und morgen früh, same thing, 10 minutes. Dieselbe Sache 10 Minuten lang. I wonder how many of you will do it. Und ich frage mich, wie viele von euch das dann machen I wonder if I'll do it. Ich frage mich, ob ich es tun werde. I got an early morning tomorrow morning for sure, but I want to do it. Also ich habe in der Früh, ja, I have to get up early tomorrow morning. Ich muss sehr früh auf morgen und ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. I really want to do it. Aber ich möchte es tun. Because I believe God has such a blessing in it for us. Weil ich glaube, dass Gott darin einen Segen für uns vorbereitet hat. Okay, but let's identify the promise first. What's the promise that we're going to be looking at today? Aber zunächst wollen wir mal diese Verheißung hernehmen und uns ansehen, welche Gott für uns vorbereitet hat. It's that God is conforming us, all of us, to the image of His Son. Es ist die Verheißung, dass Gott alle von uns hier dem Ebenbild seines Sohnes ähnlich macht. You don't need to turn there, but Romans 8, 28 and 29. So Römer 8, 28, 29. Ihr müsst dort nicht hinblicken. That God is working all things together for the good of those who love Him. Da heißt es, dass Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt für die, die ihn lieben. And are called according to his purpose or his promise. Und dass wir berufen sind gemäß seiner Berufung. That what? Seiner Verheißung. That those he foreknew, he's predestining that they would be conformed to the image of his son. Und dass diejenigen, die er vorherbestimmt hat, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgemacht werden. Now, I hope you agree with me. That's a promise worth holding on to, right? Ich hoffe, ihr seid da einer Meinung mit mir. Das ist eine Verheißung, die es wirklich wert ist, dass man sie ergreift. We want to be like Jesus. Wir wollen so sein wie Jesus. We see his character. Wir sehen seinen Charakter. And it's so attractive. Und es ist so attraktiv für uns. Perfect. In every aspect. Vollkommen, jeder Aspekt. That we want to be like him. So dass wir eben so wie er sein möchten. And that's exactly the very promise that God gives us today. Und das ist auch genau die Verheißung, die uns Gott heute that's gibt. The one that we want to hold on to. Da möchten wir uns dran festhalten. Tenaciously. Ein hartnäckiger Glaube. And say, yeah, God, that's what I want to be. I want to be conformed to the image of your son. Dass wir sagen, ja, Gott, das möchte ich. Ich möchte dem Ebenbild deines Sohnes gleichgestellt werden. This is our calling. Das ist unsere Berufung. We call it our birthright. Wir könnten das auch unser Erstgeburtsrecht nennen. From the time that God has invited us into his family. Von dem Zeitpunkt an, von dem Gott uns eingeladen hat, in seine Familie zu kommen, wo er uns adoptiert hat, he's given us a birthright. Hat er uns ein Geburtsrecht geschenkt. And he's given us a vision of what we will become. Und er hat uns eine Vision gegeben, wozu wir werden werden. That he's going to build us into the image of his son. Dass er uns zum Ebenbild seines Sohnes machen wird. I think of God as the great sculptor. That's one way we can think of it. Ich glaube, Gott ist so wie ein großartiger Bildhauer. So können wir darüber denken. Is that right? The great sculptor who's chipping away at us. Also ein großer Bildhauer, der da die Dinge wegmeißelt. And he has a vision of his son in us. Und er hat eine Vision seines Sohnes in uns. Picture the big slab of rock. Stell dich einmal vor, dieser große Fels da. And it just looks like rock. Es schaut einfach nur wie ein Felsen aus. Until the artist comes. Bis dann der Künstler kommt. Until the sculptor comes. Bis der Bildhauer kommt. And starts to do his work. Und er beginnt dann zu arbeiten. And it takes a while, doesn't it? Und das braucht schon eine gewisse Zeit. Slowly, slowly you start to realize and recognize. Aber ganz langsam erkennt man und wird einem bewusst. I see what he's making. Man wird sich dessen bewusst, was er hier chipping macht. Away. Und er meißelt Dinge weg. All that is not of Christ. All das, was nicht von Christus ist. But he's forming Christ in us. Aber er formt Christus in uns heraus. And you get the impression that it's a freeing thing too. Und man bekommt auch den Eindruck, dass das etwas Befreiendes ist. That stone that's encased around us. Dieser Stein, der uns da so umschlossen hat. Wir wollen da raus aus dem. We want to be in the image of the Son. Wir wollen im Ebenbild des Sohnes sein. And we need the great sculptor to chip it away, the stuff that shouldn't be there. Und wir brauchen den großen Bildhauer, der alle diese Dinge wegtut, die da nicht such sein sollen. Privilege that we have. Wir haben solch ein großes Privileg. That day by day we would be conformed to the image of the Son of God. Dass wir von Tag zu Tag immer mehr dem Ebenbild des Sohnes gleichgestellt werden. So here's where the question comes in. Also hier stellt sich nun eine Frage. Are we ready to hold on to that promise with tenacious faith? Sind wir bereit, uns an dieser Verheißung mit einem hartnäckigen Glauben anzuhalten? Or have we started to give up a little bit? Oder haben wir schon begonnen, ein wenig aufzugeben darin? Especially those who have been in Christ more than 10 years. Ganz besonders diejenigen, die schon länger als 10 Jahre vielleicht more than in Christus 20 years. Sind. Oder länger als 20 Jahre. What do we start to do, some of us? Was fangen wir dann an zu tun? We just kind of accept who we are, right? Wir haben einfach akzeptiert, wer wir sind, nicht wahr? We don't really press forward like we used to. Aber wir drängen uns da nicht weiter vor, so wie wir das getan hatten. Well, yeah, sure, that's my personality and we just accept that anymore. Ja, sicher, das ist meine Persönlichkeit und irgendwie akzeptieren wir das. And that's not tenacious. Aber das heißt nicht hartnäckig zu sein. Even if you've been in Christ 80 years. Selbst wenn ich 80 Jahre gläubig war in Christus. Today God is working on us. Heute arbeitet Gott working in an us, uns, in uns. To free us up to be the image of his son. Um uns freizusetzen, dem Ebenbild seines Sohnes gleich zu werden. Have we lost any hope in this promise? Haben wir da schon Hoffnung verloren in diesem Prozess? Have we started to think, well, it just doesn't work for me, maybe for the other people but not for me? Haben wir schon begonnen uns zu sagen, na, für mich, da funktioniert das nicht so, vielleicht or für die anderen. Even use the word lazy. Und vielleicht verwenden wir das Have Wort we faul. Lazy in this promise? Wurden wir da faul in diesem Prozess? Just thinking, well, God, he'll do what he's going to do. Und wir denken vielleicht, na Gott, er wird schon tun, was er tun Somehow wird. In the end, und irgendwie am Ende, in heaven or when he comes back, im Himmel oder wenn er dann zurückkommt, he'll transform me to be like Christ. Dann wird er mich verwandeln, dass ich so bin wie Christus. But today I'm just too tired to think about it really. Aber heute da bin ich eigentlich zu müde, um darüber noch just nachzudenken. Let him do it in his own time when he wants. Also lass ihm das machen in seinem Zeitplan, wenn and er es möchte. For us today, aber das ist eine Warnung für uns not heute. To be like Esau. Dass wir nicht so sind wie Esau. What did he do with his birthright? Was hat er gemacht mit seinem Erstgeburtsrecht? Didn't value it, right? Er hat es nicht geschätzt. For sure, he didn't really contemplate it and think about it and engage his mind with what it meant to have the birthright of Abraham. Also er hat es sicherlich nicht verinnerlicht und hat nicht darüber nachgedacht, was es bedeutet, dieses Erstgeburtsrecht zu haben. Slowly, having that birthright meant nothing to him. Also und langsam, Schritt für Schritt, hat dieses Erstgeburtsrecht für ihn nichts mehr bedeutet. To the point where what happened. Bis zu dem Zeitpunkt, wo was geschah. He says, I'm famished. I need something to eat. Er hat gesagt, ich habe Hunger, ich brauche was zu essen. What good does this birthright do me? I need a meal. Wozu habe ich dieses Erstgeburtsrecht? Ich brauche eine Mahlzeit. And Hebrews emphasizes that for us. It says that he sold his birthright for a single meal. Und der Hebräerbrief betont genau das. Da heißt es, er hat sein Erstgeburtsrecht für eine Speise verkauft. So, are we doing that? Also machen wir das? Have we done that in the last several months? Haben wir das gemacht die letzten Monate? In the last years? In den letzten Jahren? Or just yesterday? Oder vielleicht erst gestern? Have we started to sell this birthright for a single meal? Haben wir begonnen, unser Erstgeburtsrecht zu verkaufen für eine Mahlzeit? No tenacious faith, just kind of letting go of what blessing God wants to give us. Kein hartnäckiger Glaube an das, was Gott uns geben möchte. Let's hold on to this promise. Lasst uns an diese Verheißung festhalten. Let's thirst for it. Lasst uns darin dürsten. And press toward it. Und uns danach ausstrecken. Let's offer ourselves to God. Wir wollen uns Gott selbst hingeben. And say, yeah, I want that promise. Und wir wollen sagen, ja, diese Verheißung möchte ich. To be at work in me. Ich möchte, dass das in mir wirkt. I want to be like Jesus Christ. Ich möchte so sein wie Jesus Christus. Why don't you turn to 2 Corinthians? That's the passage we're really going to concentrate on for the next several minutes. Vielleicht blättert einmal zum 2. Korintherbrief. 2 Corinthians chapter 3. In Kapitel 3, das wird das sein, womit wir uns die nächsten Minuten beschäftigen werden. And we're going to highlight a principle that's given to us here in the Word of God. Wir werden hier ein Prinzip herausstreichen, das uns Gott hier gegeben hat. Let's read verse 18. Lesen wir den Vers 18. From chapter 3. Kapitel 3. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. What's the principle that we see here? Welches Prinzip sehen wir darin? We say it this way in English, you won't get it totally in German to sound the same way, but we behold in order to become. Also im Englischen ist da ein noch größerer Ausdruck drinnen, das vielleicht im Deutschen nicht so rüberkommt, aber da heißt es, wir ergreifen sozusagen etwas, um etwas zu werden. Wir erblicken was oder schauen etwas an, ja. We behold, so wir schauen etwas an, in order to become, damit wir etwas werden. What God is doing in us, was Gott in uns tut, to transform us, um uns zu verwandeln, we've got one very simple responsibility. Wir haben eine ganz einfache Verantwortung. One simple thing that we can do, eine einfache Sache, die wir tun können, um mit ihm Partner zu sein. That's that we behold. Und das ist dieses Wort anschauen. Setting the Lord before our eyes. Also den Herrn vor unsere Augen zu stellen. Seeing him constantly. Ihn ständig zu sehen. Just putting him before our face. Ihn einfach vor unser Angesicht zu stellen. And as we behold, und während wir anschauen, the Lord does the work of transforming us. Macht der Herr diese Arbeit der Umwandlung. We behold in order to become. So wir schauen an, damit wir verwandelt werden. I want to open up this passage just a bit. Nun, ich möchte ein wenig über diese Stelle sprechen jetzt. Because it might not be totally understandable, this verse 18. Weil dieser Vers 18 vielleicht nicht für jeden verständlich ist. What did it mean with unveiled face, for example? Was es zum Beispiel bedeutet mit aufgedecktem Angesicht. Well, there's a comparison being made in this chapter 3 of 2 Corinthians. Nun, da wird ein Vergleich dargelegt in diesem Kapitel 3 des 2. Korintherbriefes. Dieser zwei Dienste. The ministry of the old covenant. dieser Dienst des alten Bundes and the ministry of the new covenant. Und der Dienst des neuen Bundes. Now the time that Moses was given the first covenant, nun als Mose der erste Bund verliehen wurde, he was beholding the Lord, he was in the presence of the Lord, right? Da erblickte er den Herrn, er war sozusagen in der Gegenwart des Herrn. And when he returned to the people, what had happened to his face? Und was geschah dann mit seinem Angesicht, als er zurückkehrte zu seinem Volk? He was lit up. Er erscheinte richtig. The glory of the Lord had fastened on his face. Die Herrlichkeit des Herrn war an seinem Gesicht abzulesen. But what did that do in the people? Aber was machte das beim Volk? They feared it. Sie fürchteten sich davor. And we're getting a picture here of the two differences of the two covenants. Wir bekommen hier ein Bild über die zwei verschiedenen Bundesschlüsse, also Bundesschlüsse. In verse 6, if you'll notice, wenn ihr zum Beispiel in Vers 6 schaut, there's a very strong statement here. Paul says the letter kills. Da ist eine sehr harte Aussage von Paulus zu finden. Er sagt, der Buchstabe tötet. The ministry of the law, das heißt, der Dienst des Gesetzes kills. Tötet. It kills. But the Spirit gives life, it says in the rest of verse 6. Tötet, aber der Geist macht lebendig, heißt es dann am Ende des Verses 6. It's somewhat surprising. Verse 7 says the ministry of death. Und in Vers 7 zum Beispiel heißt es der Dienst des Todes. Verse 9 talks about the ministry of condemnation. In Vers 9 lesen wir vom Dienst der Verdammnis. So what was going on at that time? Also was geschah zu dieser Zeit? The Lord God gave the first covenant, the covenant of the law. Der Herr gab diesen ersten Bundesschluss, diesen Bundesschluss des Gesetzes. But its ministry, aber dieser Dienst was death. War tot. Its ministry was condemnation. Dieser Dienst bedeutete Verdammnis. In chapter 3, Paul is arguing that now there's a much greater ministry that has come. Und jetzt heißt es von Paulus im Kapitel 3, wir haben einen viel größeren Dienst erhalten. Einen Dienst des Lebens. It actually has power to change us from within. Und dieser Dienst hat wirkliche Kraft, uns zu verändern, von innen heraus. The old covenant, the law, also der alte Dienst, das Gesetz, condemned. Der hat uns verurteilt. It condemned back then and it condemns today. Er hat damals bereits verurteilt und auch heute noch. Now, we actually needed that. Nun, genau genommen brauchten wir das. Apart from Christ, nämlich weg von Christus, we needed to be condemned. Müssen wir verdammt werden. We needed this ministry of the law. Da brauchen wir diesen Dienst des Gesetzes. To kill. Dass er tötet. Any sense of self-righteousness in us. Und zwar jeden Sinn der Selbstgerechtigkeit in uns. But the Christian now has graduated out of that ministry of the law, right? Aber der Christ ist doch herausgewachsen aus diesem Dienst des Gesetzes. In another place, Paul says, the law is great. An einer anderen Stelle sagt Paulus, das Gesetz ist großartig. If we use it lawfully, wenn wir es gesetzesmäßig verwenden. He says it's for the unbeliever. Das heißt, es ist für den Ungläubigen. But it's not for the believer. Aber nicht für den Gläubigen. We've graduated out of that ministry of the law. Wir sind herausgewachsen aus diesem Dienst des Gesetzes. And praise God that that's the truth. Und Dank und Preis sei Gott, dass das die Wahrheit ist. That now we're in the ministry of the Spirit. Dass wir jetzt einen Dienst des Geistes haben. We're in the ministry of the Lord Jesus Christ. Wir sind im Dienste von Jesus Christus. Not a letter that kills. Nicht der Buchstabe, der tötet. But a spirit that gives life. Sondern der Geist, der uns lebendig macht. So as we behold the Lord in his glory. Also wenn wir den Herrn anschauen in seiner Herrlichkeit, he's changing us from within. Verwandelt er uns von innen heraus. There's not a condemnation that's happening in our heart or in our conscience. Es gibt keine Verdammnis in unserem Herzen oder in unserem Gewissen. But it's the miracle of new life. Sondern es ist das Wunder des neuen Lebens. It's the miracle of revival. Das Wunder der Wiedergeburt. And quickening that's happening in our person. Der Erfrischung in uns drinnen. And not just in a feeling either. Und auch nicht nur bloß in einem Gefühl. But really it's changing our character. Sondern in Wirklichkeit wird unser Charakter verändert. So that we behold in order to become. So dass wir anschauen, damit wir werden. If we're not patient, for example, we're struggling with patience. Und wenn wir zum Beispiel nicht geduldig sind und haben damit Probleme, the mistake we might make, dann mögen wir vielleicht folgenden Fehler machen. Is something like this. We speak to ourselves. Wir sprechen zu uns selbst. I ought to be more patient. Ich sollte ja mehr Geduld haben. I should do this. Ich sollte das tun. Why aren't I more something, right? Warum bin nicht ich da irgendwie besser oder all mehr? All this means is we've returned to the ministry of the law. Aber alles, was das bedeutet, heißt, wir sind zurückgegangen zum Dienst des Gesetzes. Of condemnation. zum Dienst der Verdammnis. And nothing's going to happen inside of us except condemnation. Und nichts wird da geschehen in uns drinnen, außer dass wir Verdammnis fühlen. But what we want to do instead, aber was wir anstelle dieser Sache tun wollen, when we recognize that we're not patient like Christ is, so wenn wir zum Beispiel erkennen, dass wir nicht so geduldig sind wie Jesus Christus es war, we put him before our eyes. Wir stellen ihn vor unsere Augen. We look at his patience. Wir schauen uns seine Geduld we an. We adore and worship him. Wir beten ihn an for who he is. Für das, wer er ist. And we trust that inside of us is happening the change and the quickening that he promised. Und wir vertrauen darauf, dass unser Inneres sich verändern wird, so wie er es verheißen we hat. We hold on to that. Und da halten wir uns daran fest. With a strong faith. Mit einem starken Glauben. And we say, I'm just going to behold you, Lord God, in your glory. Und wir sagen, Herr, ich will dich anschauen in deiner Herrlichkeit. And I'm just trusting you to change me over time. Und ich vertraue darauf, dass du mich verändern wirst in der Zeit. Chip away that which isn't Christ in me. Tu das weg, was nicht zu Christus gehört, in mir. Well, what did it say in verse 18 about the unveiled face? Nun, was heißt es in Vers 18 über diesen aufgedeckten Glauben oder aufgedecktes Angesicht? At the time of Moses, weil zur Zeit des Mose, the people feared so much, eben solch eine Angst herrschte beim Volk. The glory that was on his face. Sie sahen die Herrlichkeit auf seinem Angesicht. They said, "Don't speak to us. We didn't want to be near him." Sie haben zu ihm gesagt, sprich nicht zu uns. Wir wollen nicht so nahe sein bei Gott. And so Moses veiled himself. Und so hat sich Mose verschleiert, verhüllt. But this verse is telling us, but in Christ there's no need for that. Und dieser Vers aber sagt, in Christus ist da kein Bedürfnis dazu. When we've turned to the Lord, wenn wir uns zum Herrn hinwenden, the veil is removed. Wird dieser Schleier weggetan. Because there's no fear, und weil es keine Furcht gibt. Because there's no condemnation. Und auch keine Verdammnis. We can look at him face to face. Deshalb können wir ihn anblicken von Angesicht zu Angesicht. And let him change us deep within without fear. Und es zulassen, dass er uns im tiefsten Innersten verändert, ohne Furcht. So verse 18 gives us three indications of what's happening. Also im Vers 18 finden wir drei Hinweise dessen, was geschieht. When we act out this principle, und wenn wir auf diesem Prinzip uns bewegen, when we choose to behold in order to become, so wenn wir sagen, ich will anschauen, damit ich werde. Verse 18 says, number one, that we are transformed. That's the promise. Da heißt es im Vers 18 zunächst einmal als ersten Punkt, wir werden verwandelt. It's interesting too that it's a passive form, isn't it? Das ist interessant, es ist im Passiv geschrieben. We don't transform ourselves. Wir verwandeln uns nicht selbst. Our job is to behold. Unsere Aufgabe lautet, schau hin. But we are transformed. It comes to us. Wir werden verwandelt, das geschieht uns. That's the first point. Das ist der erste Punkt. And secondly, it happens in degrees. Und der zweite Punkt ist, es geschieht schrittweise. It says from one degree of glory to another. Es heißt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Sometimes we're going after a certain experience. Manches Mal strecken wir uns aus nach einer gewissen Erfahrung. We want something to happen one time and forever in our Christian life that will make us mature or make us like Christ. Und wir wollen etwas erleben in unserem christlichen Leben, das auf einmal geschieht und das uns dann reif macht oder dem Ebenbild Christus ähnlich macht. You can be sure that that's not going to happen. Aber ihr könnt sicher sein, versichert sein, das geschieht so nicht. Because we need to behold him constantly. Weil wir ihn ständig anblicken müssen. The Lord's doing us a favor, actually, isn't he? Und der Herr erweist uns da eine Gunst eigentlich. If we could get something from him one time and forever, weil wenn wir etwas von ihm erhalten würden, und zwar ein für alle Mal, we would be like the people in the desert who were wanting to gather manna for more than one day. Dann wären wir wie die Leute in der Wüste, die damals versuchten, mehr Manna zu sammeln als nur für einen Tag. Why should I come out every day and gather? They were thinking. Sie haben gedacht, warum soll ich jeden Tag dieses Manna einsammeln gehen? But the Lord was giving us a principle. Aber der Herr schenkt uns da ein Prinzip. He says you need to gather every day. Er hat gesagt, ihr müsst jeden Tag sammeln. You need to behold me every day. Ihr müsst mich jeden Tag anblicken. Because my work is a degree by degree work in you. Weil ich schrittweise in euch arbeite. God says if I didn't do it that way, und Gott sagt, wenn ich es nicht so täte, you would go back to your own strength again. Würdet ihr wieder zurückgehen zu eurer eigenen Stärke. And you would depart from me. Und ihr würdet euch von mir abwenden. Thinking yourself to be sufficient. Ihr würdet glauben, ihr habt ohnehin alle Kraft in euch selbst. So in this verse we're warned that it's degree by degree. Also in diesem Vers steht, es geschieht Schritt für Schritt. And then the final part there, number three, is that it comes from the Lord. Und der dritte Punkt ist, dass es vom Herrn geschieht. It's not coming from human wisdom. Nicht aus menschlicher Weisheit geschieht es. And it's not coming because we're dedicated. Und es geschieht auch nicht, weil wir hingegeben sind. Or because we're so serious or so full of faith. oder weil wir so ernsthaft und so voller Glauben sind. It's coming from the Lord as a gift. Es kommt von Herrn als Geschenk. Well, that's the principle. Aber das ist eben das Prinzip. Behold in order to become. Anschauen, damit man wird. Choosing that promise of God that says he's going to make us into the image of his son. Diese Verheißung Gottes ergreifen und sagen, er wird mich zum Ebenbild seines Sohnes verändern und sich daran festhalten. But then asking ourselves honestly, what's my part, God? Aber und sich dann eben fragen, was habe ich da für eine Rolle dabei, Gott? And right here God says, your part is to behold. Und Gott sagt, deine Aufgabe ist es, anzuschauen. Constantly behold. Beständig und treu anzublicken. And that's where we're headed with our assignment for tonight and for tomorrow morning. Und darin besteht auch schon unsere Aufgabe für heute Abend und auch für morgen früh. Are you ready to just choose to say tonight 5 minutes? Seid ihr bereit, heute am Abend euch 5 Minuten Zeit zu nehmen und zu sagen, I'm just going to behold him. Ich werde ihn anblicken. Now we got to describe behold for a couple minutes. Vielleicht müssen wir uns noch über den Begriff anblicken oder anschauen unterhalten. Was heißt es anzusehen? The word contemplate. Sich zu versenken. Right? To really concentrate your mind upon the Lord. Also sich in seiner Gesinnung wirklich auf den Herrn zu konzentrieren. To meditate. Darüber nachzusinnen. But I don't want that to sound too hard. Aber ich möchte nicht, dass das zu schwer klingt. Because as soon as you say meditate, weil sobald man das Wort meditieren verwendet, I think most of us start to give up. Da hören die meisten von uns schon wieder auf. For whatever reason, it sounds too hard. Aus einem bestimmten Grund, es klingt einfach zu schwer. But there's something that's a lot like meditation. Aber es ist etwas, das sehr ähnlich ist der Meditation. That all of us do every day. Und das wir jeden Tag eigentlich machen. And it's called worry. Und das heißt eigentlich Sorgen. Worry and meditation are almost the same thing. Did you realize that? Ist euch klar geworden schon, dass Sorgen, sich Sorgen und Meditieren eigentlich fast das Gleiche sind? But we worry in the law. Wir sorgen uns im Gesetz. We put ourselves back in the ministry of condemnation. Wir stellen uns wieder zurück in diesen Dienst der Verdammnis. And from 100 different angles and viewpoints. Und aus 100 verschiedenen Blickrichtungen. We're asking ourselves, what can we do? Fragen wir uns, was kann ich tun? What should I do? I don't have money to pay the rent. Was soll ich machen? Ich habe kein Geld, um die Miete zu zahlen. Maybe I can do this. Vielleicht kann ich das and tun. If I do that, und wenn ich das tue, this will happen. Dann wird das geschehen. But that can't work. Aber das kann doch nicht funktionieren. Also muss ich das machen. This is worrying. Das bedeutet es, sich zu sorgen. And it's a lot like meditation. Und es ist schon genauso fast wie meditieren. The difference is we just need to quit worrying in the law. Der Unterschied liegt einfach darin, dass wir sagen müssen, wir gehen hinaus aus dem Meditieren im Gesetz. And we need to worry in the Lord. Und wir müssen sorgen im Gesetz und just wir müssen uns im Herrn sorgen. Also sorgt euch um den Herrn einfach heute, 5 Minuten lang. If you're not patient, wenn ihr nicht geduldig seid, just worry about his patience for 5 minutes. Dann sorgt euch einmal um seine Geduld, 5 Minuten wow, lang. Wow, look what he did here. Ja, schau doch mal, was er da gemacht hat. Look what he did when these people came to him. Schau doch mal, was er da gemacht hat, als die Leute zu ihm kamen. Still didn't understand that he needed to die. Schau mal, wie die Jünger noch immer nicht verstanden haben, dass er sterben musste. Was hat er da look gemacht? What happens when he's teaching about leadership and they come up and they want to sit at his right and his left. Schau mal, was da geschah, was er tat, als er über Leiterschaft predigte und just, was sie machten. Sie setzten sich rechts und links. For 5 minutes. Sie wollten sich rechts und links von seinen Beinen setzen. Just worship and worry. Also, worship and worry. Sorgt euch einmal darüber und betet and just, darin an. Just let God work deep inside of you. Und lasst es zu, dass Gott sehr tief in euch arbeitet. And try not to offer something to him. Und versucht nicht, ihm etwas darzubringen. Don't make any promises or vows yourself. Macht keine Versprechen oder keine Gelübde für euch selbst. Right? Weil dann geht ihr wieder zurück in diesen Dienst der Verdammung. Just worry about him. Kümmert euch um ihn. Just worry about him. Kümmert euch um ihn. And it's faith that says, this promise will come true in my life. Und der Glaube sagt, diese Verheißung wird in meinem Leben Wirklichkeit werden. Well, I want to give you a couple more examples of that before we close. Nun ein paar Beispiele noch, bevor wir abschließen. Just so you can see it happening a little bit. So dass ihr seht, wie das geschieht. For example, and I should say this first. So zunächst sollte ich vielleicht sagen, we're thinking about the Lord Jesus Christ in his perfect humanity. That's important. Wir denken an den Herrn Jesus Christus in seiner vollkommenen menschlichen Gestalt. Things that we really can be transformed into. Do you see my point? Also nicht oder Dinge, in die wir nicht verwandelt werden können. Seht ihr, worum es mir geht? That we can oder Dinge, in die wir wirklich verwandelt right? werden können. I'll give you an example. Like omniscience is not something we should do. Also zum Beispiel Allwissenheit sollten wir nicht anstreben. Because we won't be transformed into that image. Weil darin werden wir nicht verwandelt werden. Right? or dieses Bild. Anything that's of God's own characteristics that will never be in humankind. Also alles, was sozusagen das Wesen Gottes ausmacht, aber das wir in unserer Menschlichkeit nie erreichen like werden. Patience was one example. Also Geduld war ein Beispiel. Here's a second one. Ein zweites nun. Zeal. Eifer. Zeal. Eifer. I chose this one because I need zeal. Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil ich brauche diesen Eifer. I think Georgie was asking for a little bit of zeal from the church, right? Und ich glaube, der Georg hat zuerst gebeten um diesen Eifer, ein wenig Eifer von der Gemeinde. Well, let's look at the zeal of the Lord Jesus. Nun, wir wollen mal schauen, welchen Eifer der Herr Jesus an den Tag gelegt hat. Let's worry about his zeal just for a couple minutes. Sorgen wir uns doch einmal kurz um seinen Eifer. I think at the time he was 12 years old. Ich glaube, als er so circa 12 Jahre alt war. And now, okay, I'll make fun of my own kids here for a second. Und ich mache mich jetzt kurz ein wenig lustig über meine eigenen Jesus' Kinder. Family went to the city of Jerusalem for the festival. Die Familie von Jesus ging ja nach Jerusalem, um zum Fest hinzuziehen. And then his family returns. Und seine Familie ist wieder zurückgegangen von Now, dort. If I did that with my kids, also wenn ich das mit meinen Kindern täte, absolutely, my kids would be saying, yeah, that was plenty. One week at the church was fine. Und da würden meine Kinder sagen, naja, das reicht. Eine Woche in der Gemeinde, It's das war okay. To get back to Nintendo and Xbox and und es ist Zeit, dass wir jetzt wieder zurückkommen zu unseren Spielen, zu Nintendo. But what did Jesus do at the age of 12? Aber was hat Jesus gemacht im Alter von 12 He went Jahren? Back to the temple. Er ist zurück zum Tempel. And in fact was there 3 days und war dann dort 3 Tage before lang. They could even find him. Bevor sie ihn noch finden konnten. Because he had zeal. Weil er hatte diesen and the Eifer. Answer that he gave to his parents, und die Antwort, die er seinen Eltern gab, when they were so shocked, wie sie so schockiert waren, 12-year-olds don't do this. Aber 12-Jährige machen doch das nicht. Yeah, they do. Sie machen es. 12-year-olds. 12-Jährige. Start about the business of the father. Kümmern sich schon um das Geschäft des Vaters. Even 12-year-olds, Caleb. Sogar 12 Jahre alte. And Davis. Caleb und Davis. Because they can have zeal at that age, can't they? Weil schon in diesem Alter können sie diesen Eifer an den Tag legen. We can admire and glory in the zeal of the Lord Jesus. Und wir können diesen Eifer des Herrn also bewundern und uns darin rühmen. Or what about 20 years later when he cleaned out the temple? Oder wie ist es damit? 20 Jahre danach, da hat er den Tempel 20 gereinigt. Years later as a man, 20 Jahre danach als Mann. Taking a whip, nahm eine Peitsche. And kicking over tables. Hat die Tische umgetreten. Get this stuff out of here. Schaff dieses Zeug raus hier. This should be a house of prayer. Das soll ein Gebetshaus sein. What are you doing to it? Was macht ihr damit? And there was zeal there. Da gab's Eifer. And I'm sure some of the disciples were shocked again, right? Ich bin mir sicher, einige der Jünger waren darüber schockiert. Settle down, Lord. Oh, right? Beruhig dich doch, Herr. But it came into their minds, what? Aber was kam ihnen dann they in den remembered Sinn? A verse from Psalms. Sie erinnerten sich an einen Vers aus dem Psalmen. Zeal. Eifer. For your house, Lord, der Eifer um dein Haus, consumes me. Der verzehrt mich. They saw it lived out right in front of them. Sie sahen, wie das ausgelebt wurde vor ihren Augen. Put that picture before your eyes. Stell dich einmal dieses Bild jetzt vor Augen. Be changed by that. Lasst euch dadurch verwandelt werden. Maybe even just imagine what that was like. Und stellt euch vielleicht vor, wie das damals geschah. Just worry about his zeal for a few minutes. Und sorgt euch um seinen Eifer. And say yes. Und sagt ja. Do that in me, God. Ja, mach das in mir, Gott. There's another time we can look at the diet of the Lord Jesus and learn a lot. Wir können uns auch über die Diät des Herrn einiges denken und darüber lernen. Über seinen Einsatz. The disciples returned to him one time. Die Jünger kehrten eines Tages zu ihm zurück. With a little sack lunch, right? Mit einem kleinen Essensproviant. They had gone into town. Sie gingen ja damals in die Stadt. He had remained. Er blieb draußen. At a well. Bei einer Quelle. And a woman came, und dann kam die Frau, a Samaritan woman, die Samariterin. And he engaged in conversation with her. Und er beginnt dann ein Gespräch mit ihr. And when they came back with the sack lunch to give to Jesus, und wie sie dann zurückkamen mit dem Essen, um es Jesus zu geben, what did he say? Was sagte er dann? He said, I've got food to eat that you don't know of. Er sagte, ich habe Nahrung zum Essen, die ihr gar nicht kennt. The whole time you've been gone, die ganze Zeit, wie ihr weg wart, I've been eating. Da aß ich. I've been really eating. Ich aß wirklich. He's trying to draw their attention to something deeper, right? Er versuchte ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen auf etwas ganz anderes. Disciples don't easily pass over this woman who's alone. Die Jünger würden don't forget her so quickly. Also, ihr sollt diese Frau nicht so schnell vergessen. Because the Lord has led me, the Father, I should say, has led me into conversation with this woman, and I've been eating. Weil der Herr hat mich dazu gebracht, mit dieser Frau dieses Gespräch zu beginnen. Und ich habe gegessen. Ich habe auch genährt. So it's kind of funny. We see on the one hand what eats the Lord. Es ist also schon irgendwie lustig, wenn wir sehen, was ist der Herr? Zeal for the house of God. Er hat diesen Eifer für das Haus des Herrn. Das verzehrt ihn. I should have asked you, Thomas, but do you say, you must say in German something like, what's eating you? Do you say something like that in German? Also im Deutschen gibt es vielleicht den Begriff, ja, was frisst dich auf? In English, when we see someone who's kind of got a bad attitude, so wenn wir im Englischen zum Beispiel, wenn wir sehen, jemand hat eine schlechte Einstellung oder what's eating him? Und denken uns dann, na, was frisst ihm da auf? Oder was, ja. You, apparently you don't have it so much. It's okay. But in English we say that. Im Englischen ist das eine gängige what's Redewendung. What's eating him? Right? Was frisst ihm da innerlich auf? Something that's inside. Innerlich. That shows itself. Aber das sich dann außen zeigt. How great it would be if the thing that's eating all of us. Und wie großartig wäre es, wenn uns all das, was uns auffrisst, wenn es die Herrlichkeit und die Ehre des Herrn wäre, his house, sein Haus and his purposes, und seine Absichten and his mission, und seine Mission and his love for the lost, seine Liebe für wouldn't die Verlorenen, that be great, wäre das nicht großartig? To not be known as the person like, what's eating him? Oh, he must have had a bad day at work again. Dass wir nicht dastünden als Leute, von denen die anderen sagen, ja, was hat denn der, what's was frisst eating ihn him, his car needs repairs. Oder was hat der für einen schlechten Tag gelebt? Oder was hat or what's mit seinem eating Auto him, los? Someone said something that hurt his feelings, you know? Oder was hat da jemand zu ihm gesagt, der ihn beleidigt hat? But to get past all that little stuff, sondern dass man das ganze den Kleinkram beiseite schieben kann und auf den Herrn blicken kann. And behold the Lord, und ihn anblicken kann. And let that zeal take root in our hearts. Und dass dieser Eifer dann in unseren Herzen Wurzeln schlägt. So that it grows inside of us. So dass das in uns wächst. And even spills out. Und dass sich dann das nach außen fortpflanzt. So that people see it and experience it. So dass die Leute es sehen können und auch erfahren können. And that we would eat like he eats. Our diet would be like Jesus' diet. Und dass wir so essen wie Jesus es machte, nämlich seine feeding on the will of God, sich mit dem Willen Gottes following zu ernähren, after his purposes, seinen Absichten nachzugehen. And actually missing meals because of that. Wouldn't that be great? Und eigentlich genau genommen dann auch Nahrung abzulehnen oder zu versäumen wegen dieser Sache. Again, wir verwenden nochmals dieses Beispiel von der Straße. Well, I don't really have time to eat because I'm going to go to the street. Nun, ich habe eigentlich nicht wirklich Zeit zum Essen. Ich gehe auf die Straße hinaus. And what does it matter? Because I know that when I get there. Und was kümmert das schon, weil wenn ich weiß, wenn ich dorthin komme. It's going to be like a meal to me. Das wird wie Nahrung sein für mich. I won't even really be thinking about the food. Ich werde gar nicht drüber das Essen nachdenken. Because I have food to eat. Weil ich habe ja Nahrung zum Essen. There, evangelizing and sharing the Lord. Nämlich beim Evangelisieren und indem ich anderen vom Herrn erzähle. Else. Und das bekomme ich woanders nicht. Let's hope for that. Also dafür wollen wir Hoffnung haben. Put that before our eyes. Und uns vor unsere Augen stellen. Well, here's another one. Noch the wisdom of the Lord Jesus. Noch ein Beispiel, die Weisheit des Herrn Jesus. Okay, just for 5 seconds, I want you to do a test with me. Ganz kurz, einen Test. Think of something about the Lord Jesus. Denk dir mal etwas. Some great quality that you love. Etwas über den Herrn, eine große Qualität, eine Eigenschaft, die ihr mögt. Okay, I'll count to 3. 1. Ich zähle bis 3. Keep thinking, 2. Denk drüber nach. 3. I wonder if anyone thought of the word smart. Ich frage mich, ob irgendjemand dieses Wort klug oder ja, klug yeah, don't in den say Sinn wise, in den Sinn say im smart. Sinn hatte. Klug. You know? I bet it's zero. Why is that? Also, warum ist das so? Somehow over time we've kind of made a picture of Jesus. Also in der Zeit entwickeln wir ein Bild von Jesus. And it's filled up with certain words. Und das ist schon ausgefüllt mit verschiedenen like bestimmten Worten. Gentle, wie zum Beispiel sanft, loving, liebevoll, humble, demütig, sweet, ganz süß. Just kind of these kind of words. I don't know why that is. Und ich weiß nicht, warum diese Worte but immer kommen. I bet you none of us thought he's smart. Aber ich bin mir sicher, ihr habt noch niemals daran gedacht, I er war klug. Him. Und ich möchte ihm nachgehen. He knows how to lead this life of mine. Er weiß, wie er mein Leben führt. He's a shepherd that is clued into the situation. Er ist ein Hirte, der in der Situation drinnen ist. Not just wise. Wise is even itself different. Nicht bloß weise. Wise just sounds different, doesn't it? Also das klingt etwas anders, dieses Wort weise. He's smart, sondern right? Dieses Wort klug. As I look at the business people in the church. Wenn ich zum Beispiel die Geschäftsleute hier the in der Gemeinde doctors, ansehe, die Doktoren, educated. Die gebildet sind. Do you look at Jesus as smart? Schaut ihr auf diesen Jesus als einen klugen Menschen? Are you able to do that? Seid ihr dazu in der Lage? Put him before your eyes. Dass ihr ihn euch vor Augen malt. He's not just sweet. Er ist nicht nur so schön, he's süß, not just cuddly, lieblich. You know? He's not just humble and gentle and meek. Er ist nicht nur da demütig und ganz sanftmütig. He is those things. Er ist es. But some of us need to stop for a second. Aber manche von uns müssen darin innehalten. And put that picture before our eyes. Und müssen sich dieses Bild vor Augen halten. He's smart. Er ist klug. He knows what's going on. Er weiß, was läuft. He sees inside things. Und er sieht in die Dinge hinein. Not because he's God. Nicht weil er Gott ist. But because he's in touch with the Father. Sondern weil er in Verbindung mit and dem Vater can be transformed into that image too. Und ihr könnt auch in dieses Bild verwandelt receive werden. From the Lord God, and you can be transformed. Ihr könnt empfangen vom Herrn Jesus, vom Gott, und ihr könnt verwandelt werden. I mean, how did he show that? Wie zeigt er das? In the classic one that you could meditate on and worry about. Also in klassischer Weise, wie er eben über ihn nachsinnt. Is when they tried to trick him about the taxes, right? Wie sie zum Beispiel versuchten, ihn da hinüberzuziehen wegen der Steuern. Teacher. Lehrer. Oh, we've got a dilemma. Ah, wir haben da ein Problem. We're so confused. Wir sind da so verwirrt. We think maybe you can help us. Und wir dachten uns, vielleicht kannst du uns darin helfen. What is it? Worum geht's? We don't know what we should do about taxes. Wir wissen nicht, was wir mit den Steuern machen sollen. And what does Jesus do? Und was macht Jesus? Very bold. Sehr mutig. Why are you trying to test me? Warum versucht ihr mich? Give me a coin. Gib mir eine Münze. Whose inscription is this anyway? Was steht da? Well, Caesar's. Na, das ist Caesars. Okay, well, give to Caesar. Okay, dann gib das dem Caesar, dem Kaiser. Caesar. Give to God what is God's. Das gehört dem Kaiser. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. And I'm sure the disciples behind him or around him. Ich bin mir sicher, die Jünger bei ihm dort, um ihn herum. Yes! Die dachten, ja. We're so sick of those Pharisees. Ja, uns reicht schon so sehr mit yes, den Pharisäern. Lord. Ja, Herr. Because we want a leader like this. Weil wir wollen einen Führer so wie ihn. We want a leader that can give that answer at the right moment. Wir wollen einen Leiter, der die Antwort hat zur richtigen Zeit. Because he's smart. Weil er klug ist. Because he's observing situations and people. Weil er Situationen und Menschen beobachtet. And he knows what's needed at the moment. Und er weiß, was nötig ist im Moment. What about that famous one when he said, "You who are without sin, throw the first stone." Wie wäre es mit dieser Aussage, mit dieser bekannten? Ihr, die ihr ohne Sünde seid, werft den ersten Stein. Welche Weisheit! Have you ever hoped that you could defuse a situation, right? Take all the energy out of it. Also habt ihr schon euch einmal gewünscht, alle Energie rauszunehmen aus einer Situation? Things are getting tense. Also wenn die Dinge so ansteigen, maybe Anspannung it's even you steigt, and some of your friends. Zwischen euch vielleicht und euren Freunden. Words are starting to be spoken that shouldn't be spoken, you know? Oder man spricht in einer Art und Weise, wie man nicht sprechen sollte. But the Lord Jesus was smart. Aber der Herr Jesus war klug. And he is smart. Und er ist klug. And that's our birthright. Und das ist unser Geburtsrecht. Not because as God he's smart. Nicht weil er als Gott klug ist. Because as a man in touch with the Father. Sondern als Mensch in Verbindung mit dem Vater. He's smart. Er ist klug. He knows what's going on. Er weiß, was läuft. He's not kind of clueless and er steht nicht so herum. No, he's aware. Nein, er ist sich bewusst. He's sharp. Er ist ganz klar. Right? He's vital and living and active. Lebendig. Er in the situation. Ist aktiv in der Situation. And that's our birthright. Das ist unser Erstgeburtsrecht. If we are careful to behold him. Und wenn wir uns darum sorgen, ihn anzusehen. The message is certainly not, "Ooh, I better get reading the Bible so I can be smart. Oh, I got to read also more." Die Botschaft lautet sicher nicht, ich muss die Bibel lesen, ich muss mehr Verse that's kennen. Not the message. Dann bin ich klug. Das ist nicht die Botschaft. The message is behold. Die Botschaft lautet, in order to become, schau hin, damit du wirst. Just love him. Liebe ihn and einfach. Worship. Bete ihn and an. Enjoy him. Genieße ihn. For his characteristics, his qualities. Wegen seiner Wesensmerkmale. Let's close with this one. Schließen wir mit folgendem ab. You can turn to Mark 6 if you kind of want to watch it develop. Wir können zum Beispiel zu Mark 6 blättern. There's a hundred of these, of course. Und da gibt's natürlich hunderte dieser Verse, und wir haben nur Zeit noch für drei. Mark chapter 6 verse 30 will work to a conclusion here. Also Markus 6 Vers 30, da finden wir einen. I'm not going to really read very many of these verses, but I'll just point them out. Also ich werde jetzt nicht so viele Verse da vorlesen, aber einen hervorstreichen. From verse 30, Vers 30 an. Jesus recognizes that his disciples need a rest. Jesus ist klar, dass seine Jünger eine Pause brauchen. And he says to them, let's go away to a desolate place and rest. Und er sagt zu ihnen, lasst uns hinausziehen da an einen ruhigen Ort und wir wollen uns dort ausruhen. What we're going to look at here is his servanthood. Worauf wir jetzt blicken ist, dass wir schauen, wie er ihnen dient. So they start across the lake to get some rest. They are planning to go to a desolate place. Sie planen da jetzt an einen einsamen Ort zu gehen, um sich dort auszuruhen. But in verse 32 and 33, in Vers 32, 33, we realize that it's the opposite of a desolate place. Da wird uns klar, dass es das Gegenteil ist eines einsamen Ortes. Because people, a great, great crowd, weil die Leute, und zwar eine große Menge, sees him going across the lake. Sie sahen, wie er über den See fuhr. And hundreds and even thousands are running around the lake trying to figure out where he's going to end up. Und sogar Tausende, sie versuchen herauszufinden, wo wird er jetzt hinfahren. Sie They're laufen like um den See herum. Marathon, sie machen dann einen halben Marathon. Trying to watch his little boat as it's going that way to figure out where he's going to be. Und sie versuchen, dieses kleine Boot nicht aus den Augen zu verlieren, um zu sehen, wo er hinfährt. And actually they get there. Und dann kommen sie dorthin. Okay, picture the Lord Jesus. Stellt euch den Herrn Jesus vor. In his servanthood. In seiner dienenden Einstellung. He's planning to arrive at a desolate place with his men. Er plant, da an einen einsamen Ort zu gehen mit seinen Jüngern. Just have some downtime. Einfach dort sich auszuruhen. But it's not what he gets. Aber das wird nicht so sein. But look what he does. I'll read verse 34. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Schaut euch den Vers 34 an. Da heißt es: Und als Jesus aus dem Boot trat, sah eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. And he began to teach them many things. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? He had something totally else in mind, hatte ganz andere Vorstellungen. But the father, aber der Vater allowed this new situation. Ließ diese neue Situation zu. And I believe in this very vital relationship between Jesus and the Father. Und ich glaube in dieser ganz lebendigen Beziehung zwischen Jesus in other words, und dem Vater. I do not believe that Jesus says to his men, "Let's go to a desolate place." Also ich glaube nicht, dass Jesus zum Beispiel zu seinen Jüngern sagte, lasst uns an einen einsamen Ort gehen, wissend, that there would be 10,000 people at the desolate place when he got there. Dass dort 10,000 Leute sein werden an diesem einsamen Ort, wenn er dorthin kommt. I don't see that relationship between Jesus and the Father. Ich sehe diese Beziehung zwischen Jesus und dem he Vater nicht so. For, and he wanted to find a desolate place. Er hoffte und er wollte einen einsamen Ort finden. But the Father allowed something different. Aber der Vater ließ etwas anderes zu. And Jesus didn't like steer the boat a different way and try to get away from these people. Und Jesus hat dann nicht das Boot in eine andere Richtung gelenkt, damit er wegkam von diesen Menschen. When he saw them, he had compassion on them. Sondern als er sie sah, da hat er Mitgefühl mit and ihnen. And again started to serve. Und er hat wieder begonnen, ihnen zu dienen. Started to serve. Er hat begonnen, ihnen zu dienen. Now, where'd that strength come from? Nun, woher kommt diese Kraft? When you've served, wenn du dienst and you're looking for a quiet place, und du dann Ausschau hältst nach einem and ruhigen you get Ort there and it's not quiet, und du kommst dann dorthin, aber dieser Ort I'm ist nicht ruhig, guessing that, dann vermute ich, your response is a lot like mine, dass deine Reaktion sehr ähnlich sein wird der meinen, which is not full of compassion. Nämlich nicht voller Mitgefühl. These people are like sheep without a shepherd. Diese Leute sind wie die Schafe ohne Hirte. But Jesus serves that way. Aber Jesus dient so. The perfect servant. Der perfekte Diener. First of all, serving the Father to know this situation has changed. Zunächst einmal dem Vater dienend und wissend, dass die Situation sich verändert hat. And with that strength from the Father, und mit dieser Kraft vom Vater, serving the wandering sheep, dient er dann den suchenden Schafen. So he taught them many things. Also er lehrte sie vieles. Okay, and now the hour is getting late. Und nun wird's spät. And the disciples are wanting to quit this thing, right? Und die Jünger wollten das so schnell vorbei. We have to hurry here a bit. Sorry about the time. Wir müssen uns jetzt beeilen. He feeds them. We'll go quickly. Aber er ernährt sie. The disciples don't even want to do that. Aber die Jünger wollten nicht einmal das machen. Lord, you've been teaching for 3 hours. Herr, can we get out of here? Du hast jetzt 3 Stunden gelehrt. Können wir nicht da raus jetzt? He says, "No, let's feed them. They need food." Nein, er hat gesagt, wir wollen sie jetzt ernähren. Sie brauchen so die Nahrung. So then he does that miracle. Dann macht er dieses Wunder. Which we could talk about in detail, but we won't. Go to verse 45. Wir könnten darüber auch ganz genau noch sprechen, aber gehen wir zum Vers 45. Immediately he made his disciples get into the boat. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen. After caring for the people, nachdem er sich um die Leute kümmerte, now he's caring for his disciples. Kümmert er sich jetzt um seine Jünger. Still not with a thought for himself. Hat aber noch immer keine Gedanken an sich selbst verschwendet. You're tired. Leute, ihr seid müde. I realize it's been a long day. Mir ist klar geworden, es war ein langer Tag. Great. Ihr wart großartig. Get in the boat. Steigt in das Aren't Boot. You coming too, Lord? Kommst du nicht auch mit, Herr? No, just, you guys go ahead, get in the boat. Nein, steigt in das Boot, Come ihr on, fahrt voraus. Don't worry about it. Go ahead. I'll dismiss the crowd. Sorgt euch nicht um mich, ich entlasse nur die Leute. So they leave. Also fahren sie weg. While he dismisses the crowd. Während er die Volksmenge entlässt. And how did that happen? Und wie ist das geschehen? With 10,000 people. Bei 10,000 Leuten. Folks, ho. Hey, Leute. Okay, closing prayer here and you're out. Okay, jetzt ein Abschiedsgebet noch. Abschließendes Gebet und dann wollen wir aufhören. Come back another time. Kommt ein anderes Mal zu. How do you dismiss 10,000 people? Wie entlässt du 10,000 Leute? How many hours did that take? Wie viele Stunden hat das gedauert? You know the deal, right? Also ihr kennt das. Pastor Rob dismisses the crowd. Pastor Rob entlässt die Menge. At least 20 are like wanting to have their own personal worship service afterwards with Pastor Rob, right? Und dann kommen zumindest 20 Leute, die noch ihre persönliche Zeit haben wollen mit Pastor Rob. He dismisses the crowd. Entlässt die Gemeinde. But they don't leave that easily. Aber so leicht gehen die nicht. Near to 10,000 people. Noch gar nicht bei 10,000 Leuten. How long did that take? Wie lange hat das gedauert? How many more questions? Wie viele Fragen gab es noch? How many more issues? Wie viele Themen wurden noch aufgegriffen? How many more things are now coming out that weren't spoken earlier? Wie viele Dinge haben sich da noch zum Gespräch ergeben, über die er vorher nicht sprach? Stellt euch das einmal vor, wenn ihr im Gottesdienst seid. Wenn ihr müde seid im Gottesdienst. Wenn ihr Furcht habt, da in den Gottesdienst zu gehen. Schaut nicht auf euch selbst. Stellt euch diesen Mann vor Augen. Und betet ihn an. But it's still not finished, if you can believe this. Aber das ist noch immer nicht zu Ende. The last person finally leaves. Die letzte Person geht dann weg. In verse 46, in Vers 46, now he went up on the mountain to pray. Da heißt es dann, er ging auf den Berg, um zu beten. What a way to serve. Was für ein Dienst. We serve out of the strength of the Lord, don't we? Wir dienen aus der Kraft des Herrn heraus. After this 18-hour day, nach diesem 18-stündigen Tag, it's DVD time for sure. Ist jetzt sicherlich die Zeit für eine DVD. And I'll tell you this, some of you won't understand this maybe, but a lot of you will. Und ich sage Folgendes, vielleicht werden viele es nicht verstehen. The most dangerous time for a servant of God is after a lot of ministry. Aber die gefährlichste Zeit für einen Diener Gottes ist die Zeit nach dem Dienst. Home and you're turning on the television. Du gehst dann nach Hause und du drehst den Fernseher auf. No energy to do anything other than just let it come. Du hast keine Energie mehr, außer dass du dich da berieseln lässt. Not putting up defenses sometimes against the filth. Keine Mauern werden da errichtet gegen den Schmutz und die Versuchungen. Und nach diesem langen Tag ging er auf den Berg und er betete. Was für ein Diener. Er ist unser Modell. Stellt ihn euch vor Augen. Ich bitte euch darum. Heute Abend fünf Minuten lang. Tomorrow morning for 10. Und morgen in der Früh 10 Minuten lang. Put him before your eyes in one of these aspects. Denkt an ihn und denkt an einen dieser Aspekte. And worship him. Schenkt ihm Liebe und betet ihn an. Verehrt ihn. And he'll work in you. That's his part. Und er wird dann in euch wirken. Das ist seine Rolle. You don't even have to give him any suggestions. Ihr müsst ihm da gar keine Vorschläge machen, how to do that. Wie er das machen muss. Just worship him. Betet ihn einfach an.